Also ich bin hier eingeladen worden, um zu meinem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus zu referieren. Das ist jetzt gerade in der zweiten Auflage wieder rausgekommen, also aktualisiert durch ein Nachwort, also was neuere Entwicklungen angeht. Denn das Buch ist schon 2000 das erste Mal erschienen. Und es geht darum, um einen marxofeministischen Ansatz, also den sogenannten wertabspaltungstheoretischen Ansatz. Und nachdem der sich auf Marx und kritische Theorie bezieht, war es also zu der Zeit, wo ich dieses Buch geschrieben habe, also was ziemlich Exotisches, kann man sagen, weil eben hauptsächlich so konstruktivistische Ansätze im Umlauf waren. Ich fange jetzt einfach mal an. Im Übrigen habe ich, wenn es interessiert, das Buch habe ich selber erst gestern gekriegt, so 3-4 Exemplare hier. In den 90ern standen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kulturalistische und differenztheoretische Ansätze in der Frauenforschung, die nun zur Genderforschung mutierte, hoch im Kurs. Marxofeministische Konzepte, die bis Ende der 80er Jahre die Diskussion bestimmt hatten, traten in den Hintergrund. Mittlerweile erleben nun in der sich zuspitzenden Krise des Kapitalismus Stichworte Prekariat, Unterschicht, Hartz IV, Finanzcrash 2008 und so weiter, diverse Marxismen wieder einen Auftrieb. Und so besinnt man sich etwa in neuerdings so bezeichnenden queerfeministischen Kontexten auch wieder auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die Beziehung zwischen Produktions- und Reproduktionssphäre. Queere Konstruktionen sollen so einfach mit marxistischen Positionen versetzt werden, nicht selten im Rekurs auf im Grunde traditionsmarxistische Ansätze. Man hat also erkannt, was Terry Eagleton den Postmodernen schon vor Jahren entgegengehalten hat: Die Totalität vergisst euch nicht. Die heutige Situation verlangt meines Erachtens stattdessen einen neuartigen marxofeministischen Rahmen, der der Prozesshaftigkeit der Gesellschaft anders als der Ostblock-Marxismus Rechnung trägt, der selbst an seiner Wahnförmigkeit scheiterte. Dabei kann freilich auch das asymmetrische Geschlechterverhältnis heute, wie ich zeigen werde, nicht mehr im Sinne des alten, modernen Geschlechterverhältnisses in Augenschein genommen werden. Allerdings ist die Versicherung seines historisch-modernen Ursprungs unerlässlich. Primäre theoretische Bezugspunkte sind dabei neben der kritischen Theorie Adornos ebenso ein neues fundamentalkritisches Verständnis von Wert und abstrakter Arbeit, deren prominenteste Vertreter in den letzten Jahrzehnten Robert Kurz und Moishe Postone waren. Deren Ansätze gedenke ich feministisch zu reformulieren. Gemäß diesem neuen Wertverständnis steht nicht erst der sogenannte Mehrwert, das heißt die Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital im Zentrum der Kritik, sondern bereits die ökonomische Wertform selbst, also der gesellschaftliche Charakter des warenproduzierenden Systems und damit die Tätigkeitsform der abstrakten Arbeit. Arbeit entsteht demgemäß erst im Kapitalismus zusammen mit der Verallgemeinerung der Warenproduktion und darf deshalb nicht ontologisiert werden. Die verallgemeinerte Warenproduktion zeichnet sich dadurch aus, dass die Individuen unabhängig voneinander Waren produzieren, wobei eine Vergesellschaftung erst durch den Austausch auf dem Markt hergestellt wird. Diese Waren repräsentieren vergangene Arbeit und insofern Wert. Das heißt, sie stellen eine bestimmte Quantität verausgabter menschlicher Energie dar. Und diese Darstellung drückt sich wiederum im Geld als universellen Vermittler aus. Das Resultat ist eine Entfremdung der Gesellschaftsmitglieder, denn ihre eigene Gesellschaftlichkeit wird nur über ihre eigenen Produkte, also tote Dinge, gestiftet, losgelöst von jedem konkret sinnlichen Inhalt. Diesen Zusammenhang meint der Begriff, der marxische Begriff des Fetischismus. In vormodernen Gesellschaften hingegen wurde primär für den Gebrauch produziert. Und zwar sowohl im agrarischen Bereich als auch im Zunftwesen, das spezielle Zunftgesetze hatte, die ein abstraktes Gewinnstreben einschränkten. Es konnte damals noch nicht von einer gesellschaftlichen Totalität gesprochen werden, in der Geld und Wert zu einem abstrakten Selbstzweck geworden sind. In der Moderne nun geht es darum, aus Geld, also mehr Wert zu gewinnen und es als Kapital tautologisch auf sich selbst zu beziehen. Menschliche Bedürfnisse werden nebensächlich und Arbeitskraft selbst wird zur Ware. Das heißt, das menschliche Produktionsvermögen ist zu einem Fremdbestimmten geworden. Schließlich wird mit der Entfaltung des Kapitalismus das gesamte Leben rund um den Erdball durch die Selbstbewegung des Geldes geprägt und damit zusammenhängend erscheint die erst im Kapitalismus entstandene abstrakte Arbeit jetzt unhistorisch als ontologisches Prinzip. Gegenüber diesem Systemzusammenhang problematisierte der traditionelle Marxismus nur die Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalistenklasse. Nicht der Warenfetischismus als solcher war das Skandalon, sondern lediglich die ungleiche Verteilung. Dementsprechend konnte der Arbeiterbewegungsmarxismus bloß gewisse vorübergehende systemimmanente Erleichterungen erreichen, die heute in der Globalisierungsära wieder zurückgenommen werden. So machte sich der Arbeiterbewegungsmarxismus alle grundlegenden kapitalistischen Vergesellschaftungsprinzipien zu eigen, insbesondere die Kategorien des Werts und der abstrakten Arbeit als tautologischem Selbstzweck. Dabei wird aus der Warte einer radikalen Wertkritik auch der vergangene real existierende Sozialismus, sogenannte real existierende Sozialismus, als warenproduzierendes System betrachtet, das vermittelt über Weltmarktprozesse und den Wettlauf in der Produktivkraftentwicklung mit dem Westen auf der postfordistischen Stufenleiter der kapitalistischen Entwicklung Ende der 80er Jahre zusammenbrechen musste. Mit dem Wert ist die Grundform des Kapitalismus meines Erachtens jedoch noch nicht hinreichend als fetischistisches Verhältnis bestimmt. Gleichermaßen muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Reproduktionstätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen erledigt werden. Dementsprechend meint Wertabspaltung, dass im Kern weibliche Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorglichkeit und Ähnliches vom Wert der abstrakten Arbeit eben abgespalten sind. Der weibliche Lebenszusammenhang, die weiblichen Reproduktionstätigkeiten haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deswegen können sie auch nicht umstandslos unter den Arbeitsbegriff subsumiert werden. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das marxische Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Sie ist notwendig mit dem Wert gesetzt, gehört notwendig zu ihm. Andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb desselben und ist deswegen seine Voraussetzung. In diesem Zusammenhang übernehme ich von Frigga Haug, dass es eine Zeitsparlogik gibt, die prinzipiell der Produktionssphäre, der betriebswirtschaftlichen Vernutzungslogik, wie Robert Kurz sie auch nennt, entsprechend zuzuordnen ist. Und eine Logik der Zeitverausgabung, die dem Reproduktionsbereich entspricht, auch wenn Haug ansonsten eher altmarxistischen Annahmen verpflichtet ist. Wert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor. Insofern kann die Wertabspaltung auch als übergeordnete Logik begriffen werden, die über die wahnförmigen Binnenkategorien hinausgeht. Exakt in diesem Sinne ist sodann ein Verständnis von Vergesellschaftung bzw. fetischistischer Vergesellschaftung zu gewinnen und nicht allein über den Wert. Betont werden muss jedoch, dass die scheinbar unmittelbar gegebene Sinnlichkeit im Reproduktionsbereich, der Konsum und die ihn umgebenden Tätigkeiten, als auch die Bedürfnisse, die hier befriedigt werden, selbst eben vor dem Hintergrund der Wertabspaltung als Gesamtprozess historisch geworden sind. Sie dürfen nicht als unmittelbar natürliche missverstanden werden, auch wenn Essen, Trinken, Lieben und so weiter nicht nur in Symbolisierungen aufgeht, wie dies Vulgärkonstruktivisten behaupten. Die Kategorien zur Kritik der politischen Ökonomie reichen jedoch auch in anderer Hinsicht nicht aus. Die Wertabspaltung impliziert ein spezifisches sozialpsychologisches Verhältnis. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, eben jene Sinnlichkeit, Emotionalität, Verstandes- und Charakterschwäche und so weiter, werden in der Moderne der Frau zugeschrieben und vom männlich modernen Subjekt abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung des wahnproduzierenden Patriarchats. Es gilt also sowohl die sozialpsychologischen als auch die kulturell symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auch in der Existenz auf dieser Ebene erweist sich die Wertabspaltung als Formprinzip des wahnproduzierenden Patriarchats. Das asymmetrische Geschlechterverhältnis ist meines Erachtens in theoretischer Hinsicht beschränkt auf die moderne Postmoderne zu untersuchen. Dies soll nicht heißen, dass dieses Verhältnis keine vormoderne Geschichte hat. Allerdings nimmt es mit der Verallgemeinerung der Warenform eine gänzlich neue Qualität an. Frauen sollten nun primär für den minder bewerteten Reproduktionsbereich, Männer für die Produktionssphäre, die Öffentlichkeit zuständig sein. Widersprochen wird so Auffassungen, die das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus als vorkapitalistischen Rest sehen. So taucht zum Beispiel die Kleinfamilie, wie wir sie kennen, erst im 18. Jahrhundert auf, wie sich überhaupt eine öffentliche und private Sphäre erst seit der Neuzeit herausbildeten. Behauptet wird von mir dabei, dass nicht bloß das Wertverhältnis in diesem Zeitraum seinen historischen Lauf nahm, sondern vielmehr nun eine gesellschaftliche Dynamik in Gang kommt, die die Wertabspaltung zum Grundprinzip hat. Ich muss immer einen Schluck trinken. Dabei gehe ich wiederum mit Frigga Haug davon aus, dass das wahnproduzierende Patriarchat als Zivilisationsmodell aufzufassen ist, modifiziere ihre Überlegungen jedoch gemäß der Wertabspaltungstheorie. Wie im Grunde hinlänglich bekannt, zeichnet sich die symbolische Ordnung demnach durch folgende Annahmen aus. In der symbolischen Ordnung des wahnproduzierenden Patriarchats sind Politik und Ökonomie dem Mann zugeordnet. Männliche Sexualität wird zum Beispiel als subjekthaft, aggressiv, gewaltsam und Ähnliches angenommen. Frauen firmieren dagegen als reine Körper. Der Mann wird so als Mensch, Geistmann, Körperüberwinder gesehen, die Frau dagegen als Nichtmensch, als Körper. Der Krieg ist männlich konnotiert, Frauen dagegen gelten als friedfertig, passiv, willenlos, geistlos. Männer müssen nach Ruhm, Tapferkeit und sterblichen Werken streben. Frauen obliegt die Sorge um die Einzelnen wie für die Menschheit. Dabei werden ihre Taten gesellschaftlich minder bewertet und in der Theoriebildung vergessen, wobei in der Sexualisierung der Frau ihre Unterordnung unter den Mann beschlossen liegt und ihre gesellschaftliche Marginalisierung eingeschrieben ist. Der Mann wird als Held und werktätig gedacht. Dabei muss Natur produktiv unterworfen, beherrscht werden. Der Mann befindet sich ständig im Wettstreit mit anderen. Diese Vorstellung bestimmt auch die Vorstellungen von der modernen Gesellschaft insgesamt. Mehr noch, Leistungsfähigkeit und Willigkeit, rationelle, wirtschaftliche, effektive Zeitverausgabung bestimmen das Zivilisationsmodell auch in seinen objektiven Strukturen als Gesamtzusammenhang, seine Mechanismen, seine Geschichte, wie die Handlungsmaximen der Einzelnen. Insofern könnte auch etwas reißerisch und zugespitzt vom männlichen Geschlecht als dem Geschlecht des Kapitalismus die Rede sein, vor dem Hintergrund, dass eine dualistische Fassung von Männlichkeit und Weiblichkeit die dominierende Vorstellung von Geschlecht in der Moderne überhaupt ist. Das wahnproduzierende Zivilisationsmodell hat somit Frauenunterdrückung, die Marginalisierung von Frauen sowie damit gleichzeitig eine Vernachlässigung des Sozialen und der Natur zur Voraussetzung. Somit sind Subjekt, Objekt, Geist, Natur, Herrschaft, Unterwerfung, Mann, Frau und Ähnliches typische Dichotomien, antagonistische Gegensätze des wahnproduzierenden Patriarchats. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch, Missverständnissen vorzubeugen. Die Wertabspaltung ist auch in dem Sinne als Metaebene zu begreifen, als es sich um eine theoretische Bestimmung auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau handelt. Das heißt für die empirisch Einzelnen, dass sie sich weder den gesellschaftlich-kulturellen Kulturmustern entziehen können, allerdings ebenso wenig in ihnen aufgehen. Zudem unterliegen Geschlechtervorstellungen dem historischen Wandel, wie noch zu sehen sein wird. Von einer simplifizierenden Interpretation der Wertabspaltungstheorie, wie sie in Positionen einer neuen Weiblichkeit, wie wir sie aus dem Differenzfeminismus der 80er Jahre kennen, oder gar im Sinne eines neuen Eva-Prinzips, wie es in den letzten Jahren von konservativer Seite, also Eva Herrmann, propagiert wurde, sei also gewarnt. Festzuhalten gilt es dabei gleichermaßen. Abstrakte Arbeit und Hausarbeit und einschlägige Kulturmuster von Männlichkeit und Weiblichkeit bedingen sich gegenseitig. Es ist unsinnig, hier zu fragen, ob zunächst die Henne oder das Ei da war. Auf einer solch unsinnigen Fragestellung beharrten jedoch Dekonstruktivistinnen, wenn sie darauf bestanden, dass Männlichkeit und Weiblichkeit zunächst einmal kulturell hergestellt werden müssen, bevor eine geschlechtliche Verteilung der Tätigkeiten erfolgt. Also namentlich sind es Gildemeister Wetterer 1992 in ihrem Aufsatz wie Geschlecht gemacht wird, heißt der. Aber auch Frigga Haug, wenn sie umgekehrt in ontologisierender Weise annimmt, dass sich im Laufe der Menschheitsgeschichte an die geschlechtliche Arbeitsteilung, die im Grunde als Basis gedacht ist, kulturelle Bedeutungen heften. Danach kann gemäß der Wertabspaltungstheorie nicht mehr von einem traditionellen Basisüberbauschema ausgegangen werden, dass die materielle Ebene der geschlechtlichen Arbeitsteilung den Primat hat. Vielmehr sind die materielle, die kulturell-symbolische und sozialpsychologische Seite auf derselben Relevanzebene anzusiedeln. Die kulturell-symbolische Dimension, wie sich kollektive Vorstellungen herausbilden, was Männer und Frauen sind, erschließt sich zum Beispiel über Diskursanalysen im Anschluss an Foucault. Die sozialpsychologische Seite des Mannseins, Frauseins und Werdens der kapitalistisch-patriarchalen Individuen lässt sich mit einem psychoanalytischen Instrumentarium erfassen. Sichtbar wird so, dass beim männlichen Kind, das später einmal dominiert, eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss und damit eine Verdrängung, Abspaltung des Weiblichen einhergeht, um eine männliche Identität ausbilden zu können. Dagegen muss sich das Mädchen mit der Mutter identifizieren, um eine weibliche Identität zu erwerben und bereit zu sein, eine untergeordnete Position nicht nur im häuslichen Bereich einzunehmen. Also zumindest war das für die Moderne so. Also was passiert, wenn sich die Kleinfamilie nun auflöst und in eine Patchwork-Familie oder sowas übergeht? Das müsste man dann noch einmal gesondert untersuchen. Da habe ich jetzt nicht weiter geforscht. Da müsste man noch was machen. Da besteht noch Handlungsbedarf. Überhaupt geht es darum, sowohl die Beschränkungen der verschiedenen Ansätze, zum Beispiel das behavioristische Menschenbild, den Positivismus, die Machtontologie bei Foucault aufzuzeigen, als auch ihrer gleichzeitigen Berechtigung nachzukommen, die sie in einer verdinglichten, disparaten und fragmentierten Gesellschaft haben. Es kann also nicht um ein ableitungslogisches Vorgehen bei der Integration der verschiedenen Ansätze gehen. Gerade in der Postmoderne müssen verschiedene Zwangsvereinheitlichungen mit Adorno in Frage gestellt werden. Vielmehr geht es darum, zu synthetisieren, ohne eindimensional zu systematisieren, wie die Adorno-Schülerin Regina Becker-Schmidt einmal richtig geschrieben hat. Im wahnproduzierend modernen Patriarchat bilden sich, wie schon gesagt, ein öffentlicher Bereich, der seinerseits verschiedene Sphären umfasst, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und so weiter, und der Privatbereich heraus, wobei Frauen eben letzterem zugeordnet sind. Diese verschiedenen Bereiche sind einerseits relativ autonom, auf der anderen Seite bedingen sie sich aber. Sie stehen also in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Entscheidend ist nun, dass die Privatsphäre nicht als Emanation des Werts angesehen werden kann, sondern eben ein abgespaltener Bereich ist. Es braucht eine Sphäre, in die die Tätigkeiten wie Liebe, Hege, Pflege und so weiter abgeschoben werden, die der Wertlogik, der Zeitsparlogik mit ihrer Moral von Konkurrenz, Profit, Leistung entgegengesetzt ist. Aus diesem Verhältnis zwischen Privatsphäre und öffentlichem Bereich erklärt sich so auch die Existenz von Männerbünden, die sich über den Affekt gegen das Weibliche gründen. So ist der gesamte Staat und die Politik über die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit seit dem 18. Jahrhundert männerbündisch konstituiert. Damit soll freilich nicht gesagt werden, dass das Patriarchat in den solcher Art aufgespaltenen Sphären sitzt, sozusagen. Frauen waren schon immer auch zum Beispiel im Erwerbsbereich zugange. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier. Sind Frauen auch in öffentliche Sphären als Minderbewertete situiert? Verdienen sie weniger als Männer? Ist ihnen der Weg in die oberen Etagen, trotz Merkel und Co., weithin versperrt? All dies verweist wiederum auf die Wertabspaltung als gesellschaftlichem Formprinzip auf einem entsprechend hohen Abstraktionsniveau, Das heißt nicht zuletzt, das Wirken der Wertabspaltung geht durch alle Ebenen und Bereiche, also auch durch die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeit. Somit verbietet sich ein identitätslogisches Vorgehen, das heißt eines, das alles unter dem Begriff der Struktur aufgehen lässt und Ungleichnamiges unter sich subsumiert, sowohl was die Übertragung von Mechanismen, Strukturen, Merkmalen des warmproduzierenden Patriarchats auf nicht warmproduzierende Gesellschaften, als auch eine Ineinsetzung verschiedener Ebenen, Sphären, Bereiche im warmproduzierenden Selbst angeht, die von qualitativen Unterschieden absieht. Dabei ist von einer Basisstruktur der Wertabspaltung auszugehen, die mit einem identitätslogischen Denken korrespondiert und nicht bloß vom Wert. Denn entscheidend ist nicht, dass unter Absehung verschiedener Qualitäten das gemeinsame Dritte, die durchschnittliche Arbeitszeit, die abstrakte Arbeit es ist, die gewissermaßen hinter der Äquivalenzform des Geldes steht, sondern dass der Wert es seinerseits noch einmal nötig hat, die Hausarbeit, das Lebensweltliche, das Sinnliche, Emotionale, Nicht-Begriffliche, Nicht-Eindeutige als minderwertig zu betrachten und auszugrenzen. Dabei ist die Abspaltung jedoch nicht deckungsgleich mit dem Nicht-Identischen bei Adorno. Stattdessen stellt sie eben die dunkle Kehrseite des Werts selbst dar. Damit ist die Abspaltung allerdings Voraussetzung, dass das Kontingente, nicht regelhafte, das nicht analytische, mit wissenschaftlichen Mitteln nicht erfassbare, in den männlich dominierten Bereichen Wissenschaft, Politik, Ökonomie weithin unterbelichtet blieb. Also ein klassifizierendes Denken, das nicht die besondere Qualität, die Sache selbst in Augenschein nehmen kann und damit einhergehende Differenzen, Brüche, Ambivalenzen und so weiter nicht wahrnehmen kann und nicht auszuhalten vermag, federführend ist. Umgekehrt bedeutet dies für die vergesellschaftete Gesellschaft des Kapitalismus, um hier eine Formulierung Adornos zu verwenden, allerdings genauso, dass die genannten Ebenen und Bereiche nicht bloß als reale, sozusagen irreduzibel aufeinander bezogen werden müssen, sondern gleichermaßen, dass sie in ihrer objektiven inneren Verbundenheit eben gemäß der basalen Ebene der Wertabspaltung als Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität die Gesellschaft überhaupt auf der Wesens- als auch der Erscheinungsebene konstituiert, betrachtet werden müssen. Dabei weiß die Wertabspaltung zugleich auch immer um ihre Grenzen. Die Infragestellung der Wertabspaltung seitens ihrer selbst geht dabei so weit, sich selbst in ihrer Absolutsetzung als gesellschaftliches Formprinzip Einhalt zu gebieten. Sie und das entsprechende Geschlechterverhältnis kann nicht zum Hauptwiderspruch erhoben werden. Denn nach meinen bisherigen Ausführungen kann sich die Theorie der Wertabspaltung genauso wenig zur Logik des einen machen wie der Wert. In ihrer Kritik der Identitätslogik bleibt sie sich vielmehr treu und kann nur bestehen, indem sie sich relativiert, ja, wo es nötig ist, sogar dementiert. Und dies meint auch, dass die Theorie der Wertabspaltung anderen Formen der sozialen Benachteiligung, Klasse, ökonomische Disparitäten, Rassismus und Antisemitismus und nicht zu vergessen Antiziganismus, der immer meistens außen vor bleibt, theoretisch gleichberechtigt Platz einräumen muss. Diesen hier in vielerlei Hinsicht vielleicht kryptisch anmutenden Gedanken kann ich hier jedoch nicht weiter nachgehen und muss mich auf das moderne Geschlechterverhältnis im engeren Sinn beschränken. Dazu habe ich übrigens was Rasse, Klasse, Geschlecht, postmoderne Globalisierung und postmoderne Individualisierung angeht, mal ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Das ist 2005 auch im Hallemann Verlag rausgekommen. Ich meine, es ist natürlich, muss man schon sagen, ein ziemlich theoretischer Vortrag. Also ich meine, es ist aber halt auch, ich meine, es ist halt nun einmal Theorie. Und auf der Ebene bewege ich mich halt nun mal. Dementsprechend darf wiederum keine lineare Betrachtungsweise gewählt werden, wenn es um die wahnförmig patriarchale Entwicklung in den verschiedenen Weltregionen geht. Diese Entwicklung hat nicht in allen Gesellschaften in derselben Weise stattgefunden, bis hin zu vormals geschlechtssymmetrischen Gesellschaften, die die modernen Geschlechterverhältnisse bis heute nicht bzw. nicht gänzlich übernommen haben. Aber auch anders gestrickten patriarchalen Verhältnissen gegenüber. Also das muss man dann halt konkret untersuchen und kann nicht immer sozusagen dieses westliche oder dieses mitteleuropäische und amerikanische Modell sozusagen dann und amerikanische Modell anderen Gesellschaften einfach konkretistisch überstülpen sozusagen. Also das ist schon so, dass diese Wertabspaltungslogik in einer vermittelten Weise sozusagen auch natürlich da Fuß gefasst hat. Allerdings ist es nicht so, dass man da empirisch konkretistisch dann sagen kann, da lassen wir jetzt einfach die Differenzen weg. Man darf aber andererseits auch nicht einfach nur diese Differenzen sehen, konkretistisch, unmittelbaristisch und sozusagen die Totalität und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang vernachlässigen. Denn das ist ja auch der Gag gerade, sozusagen, um es einmal konkret zu machen, was so diese Kritik der Identitätslogik angeht, von der ich vorhin gesprochen habe, dass man irgendwie nicht einfach überall, so hat es der Adorno mal formuliert, überall einfach dieselbe Hotelsoße drüber gießen kann und dann irgendwo sozusagen die Verhältnisse, wie sie tatsächlich sind, ja, vergewaltigt letztendlich und damit irgendwie auch gar keinen Erkenntnisgewinn hat. Weil dann bloß das rauskommt, was in der Theorie eh schon drinsteckt. Ja. Also in diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass sich das Geschlechterverhältnis und die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit selbst innerhalb der abendländisch-modernen Gesellschaft nicht immer gleich darstellen. Dabei ist festzuhalten, dass sowohl der moderne Arbeitsbegriff als auch der Geschlechterdualismus Produkte der spezifischen Entwicklung hin zum Kapitalismus sind und beide Hand in Hand gehen. Erst im 18. Jahrhundert bildete sich das moderne System der Zweigeschlechtlichkeit, wie es ist eine Formulierung von Karl Hagemann Weidt, heraus und kam es zu einer Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen zeigt. Vorher wurden Frauen dagegen eher als eine gewissermaßen bloß andere Variante des Mannseins betrachtet. Deshalb wird in den Sozial- und Geschichtswissenschaften der letzten Jahrzehnte auch von der Institution eines Eingeschlechtmodells in vorbürgerlichen Zeiten ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis, wie Lacour gezeigt hat. Obwohl Frauen auch damals als minderwertig galten, hatten sie über informelle Wege noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, solange eine Öffentlichkeit im großen Maßstab noch nicht herausgebildet war. Der Mann hatte in vormodernen Gesellschaften eher eine symbolische Vorrangstellung. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter definiert, wie dies ab dem 18. Jahrhundert der Fall war. Der weibliche Beitrag der materiellen Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der des Mannes. Also da gibt es Arbeiten von Heinz Honecker dazu, das sind so Soziologinnen und Historikerinnen. War das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden polaren Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt, so breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle Klassen und Schichten aus, mit einem letzten Schub der fordistischen Entwicklung in den 50er Jahren. Die Wertabspaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern ein Prozess. Sie ist also nicht statisch, nicht als statisch und als immer dieselbe zu begreifen. In der Postmoderne zeigt sie wiederum ein neues Gesicht. Frauen gelten nun als doppelt vergesellschaftet, wie Regina Becker-Schmidt anhand empirischer Untersuchungen nachgewiesen hat. Das heißt, sie sind für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig, auch in biografischer Versetzung. Das Neue daran ist jedoch nicht dieser Fakt. Ein großer Teil von Frauen war auch früher schon immer irgendwie berufstätig, sondern dass diese Tatsache im Zuge der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten und die damit einhergehenden strukturellen Widersprüche nun auffallen. Muss prinzipiell von einer Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft ausgegangen werden? Die Individuen gehen einerseits niemals in den objektiven Strukturen und den Kulturmustern auf. Andererseits wäre jedoch auch die Annahme verfehlt, dass diese Strukturen und Muster ihnen bloß äußerlich gegenüberstehen. So geraten die Widersprüche der doppelten Vergesellschaftung mit einer Differenzierung der Frauenrolle im Zuge von Individualisierungstendenzen in der Postmoderne erst voll ins Blickfeld. Gegenwärtige Diskursanalysen von Filmen, Werbung, Romanen und so weiter haben längst gezeigt, dass Frauen schon lange nicht mehr primär als Hausfrau und Mutter gesehen werden. Deshalb ist es übrigens nicht nur müßig, sondern höchst fragwürdig, wenn Queerbewegungen, deren klassische Bezugstheoretikerin Judith Butler ist, den modernen Geschlechterdualismus dekonstruktivieren wollen. Sie sehen in der internen Subversion des Geschlechterdualismus durch wiederholende parodistische Praktiken, wie sie in schwulen und lesbischen Subkulturen anzutreffen sind, eine Möglichkeit, die Geschlechtsidentität radikal unglaubwürdig zu machen. Das Problem dabei ist jedoch, dass etwas karikierend unglaubwürdig gemacht werden soll, das längst obsolet ist. Es haben längst Realdekonstruktionen stattgefunden, ablesbar etwa an der doppelten Vergesellschaftung von Frauen, aber auch an der Kleidung und dem Habitus von Männern und Frauen und Ähnlichem. Ohne dass die Geschlechterhierarchie deswegen prinzipiell verschwunden wäre. Anstatt dass Butler die modernen und die postmodernen Geschlechterverhältnisse in Frage stellt, affirmiert sie aber bloß die schlechte postmoderne Geschlechterrealität. Das rein kulturalistische Konzept von Butler gibt so keine Antwort auf aktuelle Fragen. Vielmehr wird das eigentliche Problem des hierarchischen Geschlechterverhältnisses in der Postmoderne, das sich nicht zuletzt in der gespaltenen postmodernen doppelt vergesellschafteten Frau zeigt. Genau dieses Bild wird nun, an dem wird festgehalten und im Grunde mit progressiver Attitüde als Lösung kredenzt. Die Besinnung queerfeministischer Ansätze auf materialistische Gegebenheiten, die mittlerweile stattgefunden hat, hilft hier nicht weiter. Es geht nicht darum, beide Ansätze einfach scheinbar unkompliziert zusammenzuwerfen. Vielmehr muss die gesamte Analyse auf ein Fundament gestellt werden, das auch die Kritik an der heute sogenannten Heteronormativität in neuer Weise erlaubt und in diesem Kontext queer auch als kapitalismuskonforme, immanente, Widerspruchsbearbeitung erkennt. Nichts ist heute an queer unumstößlich Festhaltenden ferner, als die Transgender-Identitäten fast schon in messianische Weise zu neuen Menschen zu erklären. Zu vermuten ist, dass das mit ebensolchen Identitäten und entsprechenden massiven Diskriminierungen sehr wenig zu tun hat, sondern eher mit den Interessen einer sich selbst nun neu orientieren müssenden Heterodominanzkultur selbst. Also ich erlebe das immer wieder, um es noch einmal, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so deutlich rausgekommen, dass eine Infragestellung von queer, dass das also irgendwie geradezu irgendwie schon bei die Veranstaltungen, die ich da gemacht habe, da habe ich schon tumultartige Szenen erlebt, weil irgendwie ist das so sehr in dem linken Common Sense, also mittlerweile angekommen, also das kann überhaupt nicht in Frage gestellt werden und man muss dann irgendwie herdenartig in eine Richtung gehen und es ist vollkommen unmöglich, also da zu sagen, nee, das ist nichts. Da wird dann immer noch gesagt, auch wenn ich das jetzt referiere, ja, aber dein Ansatz und das Queer, das müssen wir zusammenbringen. Das ist doch wunderbar, geht es doch zusammen. Das geht eben nicht zusammen. Und es ist auch so ein Eklektizismus, der da betrieben wird, der selber gar kein Fundament hat. Also zum Beispiel irgendwo so diese Geschichten, was die Gabriele Winker da macht, die sich eben queer-feministisch nennt, das ist einfach diesen materialistischen Produktionssphäre, Reproduktionssphäre-Ansatz jetzt einfach irgendwie mit queer zusammenzuschmeißen. Vor 15 Jahren noch hätte jede Dekonstruktivistin gesagt, geh mal bloß du weg mit deiner Produktion und Reproduktion, das ist ja irgendwie dualistischer Scheiß, das ist ein dualistisches Denken, das dekonstruktivieren wir. Und das ist überhaupt irgendwie dumm mit deinem Marxismus, irgendwie gehen wir bloß weg. Ne? Und jetzt einfach wird das so tü, wird das dann alles einfach so komplikationslos zusammengeschmissen, als ginge das so einfach. Als wäre da nie was gewesen. Kannst du dir das aufheben? Ich mache jetzt da bloß noch geschwind weiter. Ja? Verständnisfrage. Ja. Was das mit transidenten Lebensentwürfen zu tun hat, habe ich nicht verstanden. Also ich glaube, dass eben so queer sich so durchgesetzt hat. Also auch so in der linken Szene. Ich habe da oft so den Eindruck, weil das kommt nämlich auch oft. Ja, aber irgendwie, du musst doch sehen, irgendwie, dass so Transgender-Identitäten oder so, dass die ja diskriminiert werden und dass man nur das eine sein muss. Und mir kommt es oft irgendwie halt so vor, als würden gerade nicht diese Transgender-Identitäten, die Diskriminierten, so im Vordergrund stehen bei den Leuten, die das monieren, sondern ich glaube, dass das bestimmte Bedürfnisse sind, also so der heterosexuellen Dominanzkultur selber, die sich jetzt, die aber einen Gestaltwandel sozusagen durchmacht. Projektion? Und, bitte? Projektion? Ich weiß nicht, Projektion, ich würde eher irgendwie von so einer, also es ist bestimmt, ich will da den Leuten, die jetzt da queermäßig drauf sind, nicht unterstellen, dass das bewusst passiert, dass sie jetzt ein instrumentelles Verhältnis zu Transgendern haben oder so. So meine ich das nicht. Aber ich glaube schon, ich meine, ich bin ja nun auch schon irgendwie ziemlich lang in der linken Szene und mir kommen halt manche Leute dann irgendwie schon so vor, als wird das irgendwie, also eher in Family irgendwie und im Kinderkriegen enden und irgendwie weniger also so in einer Position, die man mal so theoretisch oder abstrakt oder politizistisch eingenommen hat. Und es wurden ja schon immer auch, das ist ja nicht neu in der linken Geschichte, der letzten 40 Jahre, dass irgendwie die dritte Welt und irgendwie die Indianer und auch die Zigeuner und die Behinderten, auch die Frauen natürlich irgendwo so als die besseren Menschen sozusagen oder als zu beschützende ja sozusagen gemobst worden sind, um da auch, wo eigentlich ein Eigeninteresse dahinter steht. Da gibt es so viele Arbeiten auch schon dazu. Und dass das irgendwie echt jetzt ganz naiv in queer-feministischen Szenen irgendwie so diese Besetzung, also von so Transidentitäten oder so, also umstandslos passiert oder auch gelegentlich auch von Mitgliedern selber, also Schwulen zum Beispiel oder so, das ist natürlich was, also wo man sich schon mal fragen lassen muss, ob man sich da nicht auch für einen Kahn spannen lässt. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel noch lebhaft an eine Zeit erinnern, wo Frauen die besseren Menschen da sein sollten und da Mai, irgendwie auch männlicher Theoretiker dann irgendwo auf den Trichter gekommen sind, Frauen sind die besseren Menschen und irgendwo die müssen dann die Welt retten oder so, wo dann wirklich irgendwie dann auch so ein Aufschrei gekommen ist von feministischer Seite, wir sind ja gar nicht irgendwo so, wie ihr uns sehen wollt oder so. Und da sehe ich irgendwie schon auch Projektionen meinetwegen am Werke oder zumindest Fantasien, die da reingelegt werden, die aber mit den diskriminierten ja, Gruppen dann gar nicht so viel zu tun haben. Gut, mache ich jetzt mal weiter. Entscheidend bei der Bestimmung des postmodernen Geschlechterverhältnisses ist somit, auf einer Dialektik zwischen Wesen und Erscheinung zu bestehen. Das heißt, Veränderungen des Geschlechterverhältnisses müssen selbst aus Mechanismen und Strukturen der Wertabspaltung verstanden werden, die als Formprinzip alle gesellschaftlichen Ebenen bestimmt. Dabei untergraben vor allem die Produktivkraftentwicklung und die Marktdynamik, die eben selbst auf der Wertabspaltung in diesem Sinne beruhen, ihre eigene Voraussetzung, indem sie bewirken, dass Frauen sich ein gutes Stück von ihrer traditionellen Rolle entfernen. So wurden seit den 50er Jahren immer mehr Frauen in den Bereich der abstrakten Arbeit, den Erwerbsprozess eingebunden, unter anderem bedingt durch Rationalisierungsprozesse im Haushalt, die Möglichkeit der... die eben selbst auf der Wertabspaltung in diesem Sinne beruhen und ihre eigene Voraussetzung, indem sie bewirken, dass Frauen sich ein gutes Stück von ihrer traditionellen Rolle entfernen. So wurden seit den 50er Jahren immer mehr Frauen in den Bereich der abstrakten Arbeit, den Erwerbsarbeitsprozess eingebunden, unter anderem bedingt durch Rationalisierungsprozesse im Haushalt, die Möglichkeit der Empfängnisverhütung, dem bildungsmäßigen Gleichziehen mit den Männern, der auch Berufstätigkeit von Müttern und Ähnlichem, wie vor allem Ulrich Beck gezeigt hat. Insofern hat freilich auch die doppelte Vergesellschaftung von Frauen gegenüber früheren Zeiten eine Veränderung erfahren. Sie gibt nun das gesellschaftliche Leitbild auf einem höheren Niveau ab, auch für das Selbstverständnis der Frauen selbst. Obwohl nun Frauen zu einem Gutteil in die offizielle Gesellschaft integriert worden sind, sind sie dennoch immer noch für Haushalt und Kinder primär zuständig, müssen sie mehr kämpfen als Männer, um in die oberen Etagen zu gelangen, verdienen sie im Durchschnitt weniger als Männer und so weiter. Die Wertabspaltungsstruktur hat sich somit gewandelt, ist aber prinzipiell noch durchaus vorhanden. In diesem Zusammenhang spricht einiges dafür, dass wir vermutlich wieder auf ein Eingeschlechtmodell zugehen, mit dem Inhalt, Frauen sind Männer bloß anders, das allerdings durch den klassisch modernen Wertabspaltungsprozess hindurchgegangen ist. Es hat somit ein anderes Gesicht als in vormodernen Zeiten. Die alten Geschlechterverhältnisse sind dem Turbokapitalismus mit seiner rigorosen Flexibilitätsanforderung nicht mehr gewachsen, nicht mehr angemessen. Es kommt zu einer Ausbildung von Zwangsflexi-Identitäten, die sich geschlechtsspezifisch jeweils anders darstellen. Das alte Frauenbild ist obsolet. Die doppelt vergesellschaftete Frau steht auf der Tagesordnung. Mehr noch. Neuere Analysen zum Thema Globalisierung und Geschlechterverhältnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass nach einer Zeit, in der es so scheinen konnte oder auch tatsächlich so war, als hätten sich Frauen systemimmanent immer mehr Freiräume ergattert, es im Zuge von Globalisierungstendenzen gleichzeitig zu einer Verwilderung des Patriarchats kommt, wobei freilich Verwilderung des Patriarchats kommt, wobei freilich auch hier die verschiedenen gesellschaftlich-kulturellen Kontexte in verschiedenen Weltregionen berücksichtigt werden müssen. Genauso muss die unterschiedliche Situiertheit von Frauen grundsätzlich berücksichtigt werden, wenn eine Logik von Gewinnern und Verlierern triumphiert, die demnächst noch die Gewinner im Zuge eines Absturzes der Mittelklasse zu verschlingen droht. Situation haben wir ja eigentlich bereits schon. So können sich hierzulande gut situierte Karrierefrauen, meist schlecht bezahlte Migrantinnen aus dem Ostblock als Dienstbotinnen oder Pflegepersonen leisten. So findet eine Umverteilung der Pflege- und Sorgearbeiten innerhalb von Frauen statt. Für einen großen Teil der Bevölkerung meint Verwilderung des Patriarchats jedoch auch hierzulande, dass sie vermutlich in Verhältnissen leben wird, wie wir sie zumindest zum Teil aus den Ghettos, also den schwarzen Ghettos aus den USA oder den Slums aus sogenannten Drittweltländern kennen. Frauen sind für Geld und Überleben zuständig. Sie werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne eine Chance zur eigenen Existenzsicherung zu bekommen. Sie ziehen die Kinder unter Heranziehung von weiblichen Verwandten und Nachbarinnen auf. Auch hier findet eine weiblichkeitsinterne Verteilung von Sorgearbeiten statt. Die Männer kommen und gehen, hangeln sich von Job zu Job und von Frau zu Frau, die sie womöglich noch miternährt. Der Mann hat durch das Prekärwerden der Beschäftigungsverhältnisse, verbunden mit der Erosion der traditionellen Familienverhältnisse, nicht mehr die Rolle des Familienernährers inne. Die soziale Atomisierung und Individualisierung schreitet vor dem Hintergrund ungesicherter Existenzformen und bei einer zunehmend schlechter werdenden allgemeinen ökonomischen Lage immer weiter voran, ohne dass die Geschlechterhierarchie prinzipiell verschwunden ist. Also Stichworte Rückzug des Sozialstaats, Hartz IV, Zwangsmaßnahmen und Ähnliches. Die Wertabspaltung als gesellschaftliches Formprinzip löst sich gewissermaßen bloß aus den starren institutionellen Halterungen der Moderne, vor allem Familie und Arbeit. Wie gesagt, das warnproduzierende Patriarchat verwildert so nur, ohne dass der Wert, die abstrakte Arbeit, die Hausarbeit aufgehoben wäre. Dabei ist zu konstatieren, dass vor allem auch auf den verschiedensten Ebenen das Ausmaß männlicher Gewalt wächst. Es kommt so auch zu Veränderungen in den psychischen Befindlichkeiten von Frauen. In der Postmoderne bildet sich ein gleichgeschlechtlicher Gefühlscode heraus, der dem alten Code der Männer entspricht, wie Cornelia Hauser sagt. Dennoch müssen auch hier noch alte Affektstrukturen nachwirken, käme es andernfalls doch nicht zur Übernahme von Reproduktionstätigkeiten, noch in postmodernen Eingeschlechtverhältnissen, sei es in Form einer von der Leyen-Mehrfachmutter, die trotzdem Ärztin, Wissenschaftlerin, Politikerin und vieles mehr zu sein scheint, und andererseits einem erneuten hilflos-haltlosen Rückgriff auf traditionelle Frauenbilder, noch bei heutigen Karrierefrauen à la Eva Herrmann. Zwar klagt der Turbokapitalismus, wie gesagt, geschlechtsspezifische Flexi-Zwangsidentitäten ein, andererseits jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass das dementsprechende postmoderne Geschlechtermodell der doppelt vergesellschafteten Frauen für den gegenwärtigen Kapitalismus einfach funktional ist. dreht er selbst doch zunehmend durch und schlägt im Kollaps der Modernisierung Rationalität in Irrationalität um. Die doppelte Vergesellschaftung der individualisierten Frauen ist unter diesem Aspekt auch in einem paradoxen Sinne der Funktionalität des warmproduzierenden Patriarchats im Verfall zu sehen. So werden zum Beispiel Selbsthilfegruppen in der sogenannten Dritten Welt vor allem von Frauen getragen, wobei gesagt werden muss, dass Reproduktionstätigkeiten generell in Zeiten der Just-in-Time-Orientierung noch mehr ins Hintertreffen geraten als bisher. Sie werden gewissermaßen als Müll vor allem den doppelt belasteten Frauen zugewiesen. Aufschlussreich ist der Bestseller Minimum vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft des konservativen Publizisten Frank Schirmacher, der den Frauen heute demgemäß vor allem den Platz als Krisenmanagerinnen, als Trümmerfrauen, als Putz- und Entseuchungsmittel, wie, es ist eine Formulierung von Christina Thürmer-Rohr schon aus den 80ern, zuweisen will. Noch der Schrei nach der Quote in Führungspositionen, der nach dem Finanzcrash 2008 besonders laut ertönt, ist im Rahmen derartiger Tendenzen zu sehen. Not tut hier auch soziale Verhältnisse auf gesellschaftlich-historische Kontexte, und zwar im Sinne der Wertabspaltungstheorie, zurückzubeziehen und krude anthropologische und biologistische Begründungen, wie sie nicht bloß Schirmacher heranzieht, um die kollabierenden Gesellschafts-Geschlechterverhältnisse zu erklären und Auswege zu finden, zurückzuweisen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, Natur, Kultur, Sex, Gender. Dies heißt indes nicht, dass die Menschen in ihrer Gesellschaftlichkeit zugleich auch natürliche Wesen wären. Vielmehr sind sie dies in ihrer spezifisch natürlichen Menschlichkeit gerade auch. Im Gegensatz zu einem Totalkonstruktivismus scheint mir eine reflektierte Natur-Kultur-Sex-Gender-Dialektik überzeugender. Und gerade diese Dialektik würde deutlich machen und es möglich machen, Geschlecht von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Kultur zu Kultur anders mit Bedeutung zu füllen, wobei zu betonen ist, dass die westliche Wertabspaltungsvergesellschaftung es ist, die tatsächlich rund um die Welt geht und sie sich ihr botmäßig macht. Zu dem Behufe möchte ich nun mich ganz positiv auf Judith Butler beziehen. In einem Interview. Tja. Also, in einem Interview erwähnt sie die Begrenztheit einiger früherer Kritik am biologischen Diskurs, die nur zu verständliche Furcht vor dem illegitimen Gebrauch des Naturarguments als normativer Bedeutung bestimmt war. Zitat Butler. Ich denke, dass sich vor allem in das Unbehagen der Geschlechter den Vorrang der Kultur gegenüber der Natur überbetont habe. Meine Kritik trug einer Natur nicht Rechnung, die jenseits der Natur-Kultur-Trennung liegen könnte und nicht unmittelbar für die Ziele bestimmter kulturell legitimierter Praxen eingespannt werden kann. Butler fährt fort, dass das Bestreben der feministischen Biologin Anne Fausto-Sterling zur Entwicklung eines interaktiven Modells von Biologie-Kultur zu loben, das darauf basiert, dass sowohl die Biologie kulturellen Lebens bedingt und zu deren Formen beiträgt, als auch, dass das kulturelle Leben in die Reproduktion unserer Körper eingeht. Also, wenn es interessiert, wenn ich das Referat halte, interessiert es immer die Leute, also wo ich jetzt dieses Butler-Zitat her habe. Und zwar ist es aus dem Argument Elemente eines neuen linken Feminismus, und zwar in dem Beitrag von der Lynn Siegel. Also das ist das Argument 281. Wenn wir jedoch ein solcher Art bestimmtes Naturverhältnis ernst nehmen, die Klimakatastrophe und Fukushima machen jüngst wieder darauf aufmerksam und uns nicht nur auf ein instrumentelles Naturverhältnis beschränken wollen, muss Natur in die Gesellschaftstheorie wieder mit einbezogen werden und dabei deutlich gemacht werden, dass dies mit einer primitiven, biologischen Annahme eines Mann- und Frauseins nichts zu tun hat. Ja, soweit. Also, ich wollte noch dazu sagen, wenn ich hier jetzt also auf Fukushima und die Klimakatastrophe hingewiesen habe, so meint es nicht, dass ich da kritiklos gegenüber dieser Ökobewegung bin, also die sich dann halt irgendwo so nach dem Motto gebärdet, was wird mir hier nicht alles zugemutet in meiner kleinen bürgerlichen Beschaulichkeit und ich will das jetzt aber anders haben oder so, und wo das sich dann so aufs Lebensweltliche und die gute Luft beschränkt. Also, sondern es geht mir da um was anderes. Also diese Klimakatastrophe und auch, also denke ich, dass es das einfach gibt. Und deswegen muss da auch dringend was dagegen gemacht werden. Allerdings nicht von so einem banierten Kleinbürgerstandpunkt aus. Das wollte ich nochmal ausdrücklich zurechtgerückt haben.